Erster, das Herz eines Königs ist wie Wasserbäche in der Hand Jahwes, er lenkt es, wohin er will. Zweiter, ein Mensch denkt, dass alle seine Wege richtig sind, aber Jahwe prüft die Herzen. Dritter, Jahwe liebt es mehr, wenn man gerecht und fair handelt, als wenn man Opfer darbringt. Vierter, stolze Augen und ein überhebliches Herz sind Sünde, denn sie zeigen die Art der Gottlosen. Fünfter, die Pläne eines fleißigen Menschen führen zu Gewinn, aber wer zu hastig ist, gerät in Not. Sechster, Reichtum, der durch Lügen erworben wird, ist wie ein flüchtiger Hauch und führt zum Tod. Siebter, die Gewalt der Gottlosen zerstört sie selbst, weil sie sich weigern, gerecht zu handeln. Achter, ein Mensch, der schuldig ist, geht krumme Wege, aber wer ehrlich ist, handelt aufrichtig. Neunter, es ist besser, allein auf dem Dach zu wohnen, als mit einer streitsüchtigen Frau in einem großen Haus. Zehnter, der Gottlose wünscht sich Böses, und er hat kein Mitleid mit seinem Nächsten. Elfter, wenn ein Spötter bestraft wird, lernt der Unerfahrene daraus und wird weise. Wenn man einen Weisen belehrt, nimmt er Wissen an. Zwölfter, ein Gerechter, Gott achtet auf das Haus der Gottlosen und bringt Unglück über sie. Dreizehnter, wer nicht auf das Schreien eines armen Menschen hört, der wird selbst keine Hilfe finden, wenn er ruft. Vierzehnter, ein heimliches Geschenk kann Zorn beruhigen und eine versteckte Gabe besänftigt großen Ärger. Fünfzehnter, es ist eine Freude für einen gerechten Menschen, das Richtige zu tun, aber es ist ein Schrecken für Übeltäter. Sechzehnter, ein Mensch, der den Weg der Klugheit verlässt, wird bald sterben. Siebzehnter, wer Vergnügen liebt, wird arm, und wer Wein und teure Öle liebt, wird nicht reich. Achtzehnter, der Gottlose muss für den Gerechten leiden, und der Untreue tritt an die Stelle des Aufrichtigen. Neunzehnter, es ist besser, in einer Wüste zu wohnen, als mit einer streitsüchtigen Frau und ständigem Ärger zu leben. Zwanzigster, ein weiser Mensch hat wertvolle Schätze und Öl in seinem Haus, aber ein törichter Mensch verschwendet alles. Einundzwanzigster, wer nach Gerechtigkeit und Freundlichkeit strebt, der bekommt Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Zweiundzwanzigster, ein weiser Mensch kann eine Stadt voller starker Krieger erobern und ihre sichere Festung zerstören. Dreiundzwanzigster, wer auf seine Worte achtet und seine Zunge kontrolliert, der schützt sein Leben vor Gefahren. 24. Ein Mensch, der stolz und überheblich ist, wird Spötter genannt, weil er sich maßlos überheblich verhält. 25. Die Wünsche des Faulen töten ihn, weil seine Hände sich weigern zu arbeiten. 26. Der Faule wünscht sich immer mehr, aber der gerechte Mensch gibt großzügig und spart nicht. 27. Das Opfer der Gottlosen ist für Jahwe abscheulich, besonders wenn sie es für eine schlechte Tat darbringen. 28. Ein Zeuge, der lügt, wird zugrunde gehen, aber ein Mensch, der die Wahrheit gehört hat, darf immer sprechen. 29. Der Gottlose tut so, als wäre er sicher, aber der ehrliche Mensch macht seinen Weg sicher. 30. Es gibt keine Weisheit, keine Einsicht und keinen Rat, der gegen Jahwe bestehen könnte. 31. Pferde sind für den Tag der Schlacht bereit, aber der Sieg kommt von Jahwe.